Fanboys. Ja, hallo, mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Tobi. Hallo, und mit dem Marcel. Und heute mit dem Tobi. Und mit dem Marcel. Ja, Fanboys 188 heute mit dem Tobi. Ja, hallo, hallo Marcel, ich bin der Tobi. Ja. Und mit mir im Studio ist Marcel. Zeitweise. Zeitweise Marcel. Und Klüpfel. Mehr werden wir nicht mehr. Heute. Weil heute ist Martin im Urlaub. Schöne Grüße nach Italien. Heute ist auch der erste Tag, wo es sich wirklich lohnt, nicht in Deutschland zu sein, wettertechnisch. Ah ja, hallo. Weil bis jetzt war es ja sehr schön und heute sieht es sehr weltuntergangsmäßig aus. Man nennt es auch Herbst. Ja, das Wetter hatte Power. Ja, sag mal, welche Folge haben wir eigentlich? Ja, hallo, ich habe hier die Folgennummer. Sie ist sehr wertig gearbeitet, 188. Und jetzt bestellen. Ja, die 188 hat tatsächlich auch mit Geld zu tun, nämlich wenn man Dollarscheine in der Tasche hat und von jeder Notensorte nur einen Schein, dann hat man insgesamt 188 Dollar dabei. Wow. In Euro kann man da viel höher gehen, da kann man 885 Euro dabei haben. Mit Scheinen. 5 und 8? Es gibt keine 1 Euro und keine 2 Euro Note. Nein. Wurde immer mal wieder diskutiert. Mhm. Es gibt ja auch in einigen Ländern keine 1 und 2 Cent Münzen. In Euro. Was? Okay. Also werden da nicht ausgegeben. Und was machen die dann? Geben die dann, was? Krass. Es werden nicht in allen Ländern 1- und 2-Cent-Münzen geprägt. Ach so, aber die haben halt dann 1- und 2-Cent-Münzen. Ja, aber die haben keine Preise mit 1 oder 2 Cent. Ah, oh, das wäre so schön. Nicht 9,95, 99 zahlen für irgendeinen Scheiß. Ja, es gibt ja hier so einen Laden, wo man eine Butterbreze für 99 Cent kaufen kann. Mhm. Und ich lasse mir immer das Wechselgeld nicht rausgeben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, nach 99 Tagen Butterbreze holen, könnte ich eine Butterbreze kostenlos haben. Eine Butterbreze. Und auf die verzichte ich. Das schlimmste Bonussystem ever. Das sind 3 Butterbrezen im Jahr ungefähr, auf die ich freiwillig verzichte. Naja. Wenn ich jeden Tag eine essen würde, was oder ja auch wieder nicht wahr ist. Oder das erinnert mich sehr an die Bahnbonuspunkte, so vom Wertverhältnis oder Payback. Boah. ja, das ist echt albern. Diese, ja. Man darf das nicht umrechnen, wie viel diese Punkte wert sind. Weil ja, vor allem verfallen sie immer. Die verfallen auch noch. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe nur mal mit der Tankstelle, die hatten so ein Bonussystem, mit denen habe ich mal gerechnet und das war irgendwie uferlos. Aber ich hätte gerne 1 Euro dafür, für jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ob ich Punkte sammle. Oh. Weil die Zeit, die ich da verliere... In meinem Leben. Nun gut. Zum Glück wollen die dir keine Karte aufschwatzen, weil sonst dauert es noch länger. Haben Sie Payback? Nee. Wollen Sie Payback? Sie sollten sich das nochmal überlegen. Ich habe einen Fehler gemacht letztes Mal. Und zwar habe ich über das Spiel Tri gesprochen. Mhm. Oder Try. Wird aber mit I geschrieben. Mit den Tri-Angeln. Diesen netten portalesken First Nicht-Shooter. Puzzler, genau. Und da habe ich gesagt, der ist von Jana und Reinhard, was natürlich blöd ist, weil das ist Jana Reinhard. Wie heißt mit Nachnamen so? Nein, das ist von Jana und Friedrich. Ah. Wie heißt Friedrich mit Nachnamen? Entertainment. Ach Gott, soll tut mir ich, leid. Ich möchte jetzt nichts sagen, was ich dann. Vorhin hatte ich es noch im Kopf. Verdammt, ich wollte dich jetzt nicht abschießen. Ich wollte ja, jetzt nur, sorry, jetzt die nachfolgenden Themen verzögern sich. Der übliche informierte Qualitätsjournalismus. Was mit H war es auf jeden Fall? Friedrich Hanisch. Und sein Bruder hat die Musik gemacht, wenn man das vielleicht auch wissen will. Ah. Ja, nice. Gut, soweit dazu. Es ist mir auch sehr peinlich und ich würde gerne in der Vergangenheit zurückreisen und die Folge ändern, aber soweit sind wir noch nicht. Wer auch gerne in die Vergangenheit zurückreisen möchte, mit Sicherheit, ist der Herr Maulbeck. Ich muss jetzt zu seinem Vornamen scrollen. Mike Malbec. Mike Malbec hat ein Spiel gemacht, Paranautical Activity heißt das, 3D Shooter Roguelike, sagt er. Aber darum geht's nicht. Es geht um Steam, weil Steam hat, er hat sein Game auf Steam released. Und Steam hat's gefeatured. Ja, und Steam hat dazu noch einen Fehler gemacht. Die haben das nämlich nicht als tolles neues Spiel, sondern hey, Early Access gefeatured. Mhm. Was natürlich nicht das gleiche ist und nicht den gleichen Impact hat. Der Herr Malbec war verständlicherweise sauer und hat gesagt, ja, ihr habt mir meinen ganzen Launch kaputt gemacht. Hat es aber dabei nicht bleiben lassen, sondern hat sich so in Rage getwittert, dass er dann erst so Valve und ihr scheiß Monopolisten, ihr beherrscht den Markt und meint, ihr könnt euch alles leisten. Mir langt es, ich bringe Gabe Newell um, so den Gründer. Einen Gründer, den Boss, ich weiß es nicht. Und jedenfalls von Steam. Ja. Ein hohes Tier. Ja, und dann war das Spiel halt nicht mehr auf Steam. Ja, es ist traurig. Also, der Malbec hat leider eine längere Geschichte mit Rage-Anfällen. Beziehungsweise auch seltsamen Tweets. Okay. Habe ich gelesen. Es ist natürlich alles sehr vermeidbar und ja, man kann sich aufregen, Todesdrohungen sollten da irgendwie nicht dazugehören. Und nee. Klar, es kommen jetzt auch einige aus den Löchern, die sagen, ja, der arme Kerl, der hat jetzt da sein Business kaputt gemacht dadurch. Er hat übrigens auch eine Entschuldigung veröffentlicht, immerhin das. Ich würde nicht zu weit gehen, ihn da jetzt als armes Würstchen zu sehen, weil... irgendwo müssen wir doch mal anfangen, das zu lernen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, das ist, also ich muss zugeben, ich habe mich gefreut, weil viel zu viel konsequenzlose Drohungen in letzter Zeit über Twitter gegangen sind. Jetzt, ich habe das natürlich, ich habe mich auch mit einem triefenden Auge gefreut, weil ja, dass dann die Todesdrohungen gegen den Boss oder einen der Bosse von Valve oder der bei Steam groß mitmischt, jetzt nicht ohne Konsequenzen bleibt, hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Ja. Also klar hätte der sagen können, mir doch wurscht, ich bin hier der, mir geht's hier so gut, dann ist egal, was die gegen mich ragen. Hat er aber nicht und hat dann gesagt, gut, dann schmeißen wir dich halt von unserer Plattform. Andere Ziele von Drohungen und sonst was haben da weniger Macht, die sie ausnutzen können. Von dem her sehe ich das so ein bisschen ambivalent, aber ich finde es letztendlich gut, weil irgendwie muss so ein Standard für Civil Discourse sich mal etablieren. Also was es jetzt noch für Konsequenzen hat, und da habe ich zu wenig recherchiert, ob das jetzt problematisch oder nicht ist. Ich meine, der Malbec hat das Spiel nicht alleine entwickelt, sondern eine Firma, wo sie, glaube ich, zu zweit sind. Code Everest. Als Partner wäre ich jetzt schon ziemlich sauer. Ja, der Mike Malbec hat auch gesagt, er kündigt seine Position. Er hört auf bei Code Everest in der Hoffnung, dass zukünftige Spiele von dem Laden wieder bei Steam auftauchen können. Mhm. Wow. Ja, alles nicht schön, aber die Kultur verbessert sich irgendwie nicht. Ich meine, früher haben wir drüber geredet, über die Netzszene, dass da die Kultur so ist. Jetzt reden wir nur noch über Gamer. Und da ist es leider nicht viel besser. Nee. Ja. Mal sehen, ob sich das mal wieder ändert. Was allerdings viel besser ist, ist Yosemite, das wir jetzt beide seit dem Montag haben. Oh, was für ein schöner Übergang. Ewig. Danke. Genau, es kam Yosemite und 8.1 fürs iPhone, was Game Center wieder sehr flüssig macht. Ja. Juhu. Ja, genau. Ich habe Yosemite ja letzten Donnerstag schon irgendwie während des Podcasts, glaube ich, installiert. Genau. Und mittlerweile läuft Handoff bei mir. Nice. Ich weiß aber nicht, warum es so lange gedauert hat, bis es lief. Oh, Michael hatte die Vermutung, dass es irgendwas mit iCloud-Synchronisierung zu tun hatte. Was ich auch feststelle, ist, das Handoff-Icon auf meinem Computer taucht wesentlich später auf als andersrum, das auf meinem iPhone. Mhm. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt auch meinen Dock umgestellt. Das war eigentlich eins, was immer raus und rein fährt, aber mit Handoff ist das nicht so eine schöne Situation. Ja. Mal sehen, ob ich dabei bleibe. Das ist schon schade. Ich meine, du willst halt die Awareness, dass da was ist, was du dir holen kannst. Deswegen muss das Dock eigentlich ausgeklappt sein. Ja. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass am Telefon da ein bisschen was mit Pushes machen und die kriegst du ja ziemlich sofort und am Rechner, weiß ich nicht, der müsste dann schon ein bisschen nachgucken, so Pollen regelmäßig. Ansonsten kannst du schon irgendwie was sagen. Verstehen. Ja, über Yosemite, ich bin teilweise genervt, ich bin total zornig. Wieso? Sie haben einfach so viele Preferences über den Haufen geschmissen. Mhm. Das Klickgeräusch, wenn du Lautstärke änderst. Ist das jetzt weg? Das ich war total irritiert. Ja, hat es sich geändert? Dieser Wert hat sich einfach gedreht. Dieser blöde, ich glaube, früher hieß es, mach kein Klickgeräusch, wenn man auf den Lautstärke-Taste drückt. Und jetzt heißt es, mach ein Klickgeräusch, wenn man auf die Lautstärke-Taste drückt. Und Moment, ich verstehe es nicht. Ja, hier, da so. Play Feedback when Volume is changed. Ja. Der ist angehakt. Ja. Ah nee, ist das immer noch der gleiche Haken? Ja. Aber bei mir war er dann abgehakt. Ja, offensichtlich bei mir auch, weil ich hab meinen Rechner neu gestartet, weil ich dachte, oh Gott, das Volume geht nicht mehr. Irgendwas ist kaputt. Ich drück. Also es war immer, dieser Knopf war für mich auch immer Feedback, geht der Rechner noch. Ja. Und du musst da jetzt wieder reingehen und das wieder setzen, diesen Haken. Okay. Und fucking Yosemite, warum vergisst du meine Prefs? Das ist nicht okay. Nein. Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache wie mit der Scrollrichtung. Ich glaube, sie wollen weg von dem Sound. Da war irgendwas. Also ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass das tatsächlich eine ausgesprochene Wahl war, dass sie da weg wollen und deswegen das selbstständig abhaken und nur noch so als alte Option mit drin lassen. Aber mein Gott, das ist super praktisch. Ich will doch wissen, wie dann der Sound ist danach. Ja, total. Okay, also, gut, das muss ich wieder anhaken. Wo finde ich das in Sound-Effekt? Genau. Bei mir hat es iPhone wieder angehakt. Dass iPhoto aufgeht, wenn ich mein Handy anschließe, hatte ich auch abgehakt. Und das ist eine super fiese Einstellung, weil wo findet man die? Die findet man in einer App, die von der vielleicht 80% aller Menschen noch nie gehört hat. So nämlich geil. Digitale Bilder. Es gibt in digitale Bilder links ein links unten, also wenn man dieses Dienstprogramm aufmacht, nachdem man es gefunden hat, gibt es links unten so einen Triangel, wo man dann Preferences aufmachen kann. Die sind, glaube ich, nicht mal in den Preferences, sondern da in diesem Reiter drin. Genau, die sind in dem einen Fenster, das genau, was man ja digitale Bilder, weil das ja klar ist. Image Capture hat. Genau, und da kann man dann anhaken, was das iPhone tun soll, wenn es angestöpselt wird. Yay. Und da Brain Explode. Aber auch nur, wenn es angestöpselt ist. Kann man es ändern? Ja. weil es sich auf das iPhone bezieht, oder wie? Ja. Ah ja, wunderschön. Dann hat es vielleicht iOS 8 oder das neue iPhone kaputt gemacht bei mir. Nee, das pro Rechner. Also okay. Die Preference ist schon auf dem Rechner, aber ja, hat sie vergessen. Bei mir hatte in Safari vergessen, dass ich die Zeile mit den Links sehen will. Mhm. Also die Bookmarks-Bar. In meine Menüleiste oben hat er Icons reingeschmissen, die ich da schon rausgeschmissen hatte. Also der Verbindungsstatus von PPPoE. Ich habe jetzt das Problem, dass er sagt, ich habe kein Java in Safari. Was ja nicht wahr war, oder? Du hattest ja Java. Ich hatte vorher Java, ja. Dann habe ich Java 8 installiert, das hat aber nicht geholfen. Okay. Und ich weiß auch gar nicht, was dieses Java braucht. Also welcher Teil, welche Webseite, welche warum kommt dieses Fenster? Und wenn ich dann auf mehr Informationen klicke, das ist nicht sehr hilfreich. Und was ich auch ganz gruselig finde, ist, daran werde ich mich aber gewöhnen, bin ich sicher, die Balken des WLAN-Empfangs. Die so dünn sind? Die so dünn sind, dass ich immer denke, ich habe keinen WLAN-Empfang. Ich finde die nett. Ja, weil also ich verwechsel sie halt immer mit diesen grauen, ausgegrauten Balken von früher und klicke dann da wild rum, was ist da los? Das Spotlight ist in die Mitte gerückt. Ja. Es gab einen Anwendungsfall, wo ich das ganz fürchterlich finde. Und zwar, ich benutze Spotlight recht oft so als Rechner. Und tippe dann Werte ein aus einem Dokument. Ja, und jetzt ist genau darüber mein Spotlight-Fenster. Und dann muss ich das Dokument irgendwie so, so an den Rand schieben und sehe dann wieder bloß drei Werte, die ich eintippen kann. Und was schon alt ist, kein neuer Fehler, aber was ich sehr, sehr unbefriedigend finde, ist, ich mache eine Rechnung in Spotlight, daneben kommt dann das Taschenrechner-Symbol. Ist ja auch irgendwie logisch. Hey, willst du die Rechnung nicht in Taschenrechner machen? Ja. Dann drücke ich Return da drauf, auf den Taschenrechner, geht der Taschenrechner auf, Rechnung ist aber nicht im Taschenrechner. Och. Oh je, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja ätzend. Ja. Boah. Und, hey, und der größte Witz ist, mehr ist mir noch nicht aufgefallen, was anders ist. Ja. Doch, iCloud Drive. Ja, ich habe jetzt auch kapituliert, alles auf iCloud Drive abgegradet. Mhm. Ja, das ist krass, das ist so ein Ordner, da kannst du Dinge reintun. Das ja, und dann sind die Dropbox. Und du kannst Dokumente, die auf deinem iPhone sind, einfach so daraus dir angucken. Oh. Ich weiß nicht, ob das mit allen Apps funktioniert, aber mit Apps, die in die iCloud reinladen, wohl schon. Es gibt ja noch die Möglichkeit, auf dem iPhone irgendwie in iTunes was zu sichern. Ich glaube, das wird nicht erfasst über die iCloud. Das finde ich schade. Das wäre ein guter Ort dafür gewesen. In iTunes? Also, Apps auf dem iPhone können Dateien sichern, ja, die du über iTunes dir auf den Rechner ziehen kannst. Ah, ja, das ist diese... Diese total irrsinnige Idee, genau. Dass ich 5 Programme aufmachen will, um eine Datei zu ändern. Ja, um eine Datei auf meinen Rechner zu kriegen. Ja, die genau. Dieser Bereich, der in der App unter Apps dann erreichbar ist in iTunes. Okay. Ach ja, und ein großartiges Feature, warum es das noch nicht länger gab, weiß ich nicht, habe ich auch schon genutzt. Ich habe mir eine Datei vom iPhone auf den Rechner direkt geschickt mit AirDrop. Und das ist noch richtig schlimm, aber es ist so viel besser als vorher. Ich musste keine E-Mail aufmachen und mir das als E-Mail schicken oder so. Ich konnte einfach ein Bild an meinen Rechner schicken und auch nicht iPhoto aufmachen oder so. Und was mir aufgefallen ist, was ich aber noch nicht benutzt habe, ist, er hat mir im WLAN-Menü direkt eine Tethering-Option angeboten. Wo du von deinem Computer aus anträgern kannst, dass Phone ich über mein iPhone Hotspot macht. Kann. Genau. Das und ist cool. Das ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn es funktioniert, ist es schon auch sehr schön. Ja, weil sonst, ich meine, den Hotspot aufmachen geht eh schon ziemlich ohne Hassle, aber so nur vom Rechner aus das machen zu dürfen, ist schon schön. Ja. Das waren so meine bisherigen Erfahrungen mit Yosemite. Der neue Look ist irgendwie insgesamt ganz okay. Also es gibt da Teile, die ich okay finde, andere Teile finde ich noch nicht okay. Die Icons, da muss ich mich erst noch mal richtig dran gewöhnen. Der Finder, so schlimm. Ja, das Finder-Icon ist irgendwie sehr debil. Ja. Und die Briefmarke sieht total falsch von den Proportionen aus, weil sie jetzt die Proportion einer Briefmarke hat, habe ich das Gefühl. aber das sind Sachen, da gewöhnt man sich, glaube ich, dran. Ja, ich meine, das, was wir schon mal gesagt haben, das ist halt so teilweise mehr so grau in grau wird und teilweise weniger Kontrast ist, das hängt mir auch noch immer ein bisschen nach. Speziell in Mail finde ich es gerade anstrengend. Sind diese verschiedenen Panes, die sind jetzt alle nur noch monochrom. Mhm. Und ich finde es schwieriger zu sehen, schwieriger anzugucken. dass die App-Namen, wenn du über Stock fährst, dass die jetzt einen weißen Hintergrund haben und eine dünnere Schrift, finde ich schwerer zu lesen als den schwarzen Hintergrund mit weißer Fettschrift. Ach, das ist lustig. Die Schriftänderung ist mir gar nicht bewusst aufgefallen. Die ist im ganzen System nicht. Ich glaube, die sind auf Helvetica Neue gegangen. Aber wo du Mail sagst, wo ich seit Jahren Probleme habe, ist die Unterscheidung zwischen Mails abrufen und neue Mail schreiben. Ah. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh Gott, ja. Aber das ist ich so verwechsel die beiden Symbole immer, obwohl es, wenn man drüber nachdenkt, ist es total klar. Weiß nicht. Aber das Abrufen ist, glaube ich, das Problem, weil das halt so ein Brief ist. Ja. Und da denke ich immer, ja, ich will jetzt Mail schreiben, Brief drücken und das bringt halt nichts. Ich mache das immer mit Apfel N und klick auf den Mailabrufknopf. Damit nimmt es in meinem Kopf zwei komplett unterschiedliche Pfade und deswegen habe ich dieses Problem nicht. Das ist vielleicht gar nicht so übel, das zu tun. Ja. Ja, ansonsten mit der Schrift, wie gesagt, ist gar nicht so klar gewesen für mich. Ja, auf Retina ist es jedenfalls super hübsch. Auf Non-Retina. Ach so, ich habe ja nur einen Retina-Computer. Aber auch nicht so schlimm. Und da war noch was? Ja. Ich hatte jetzt gerade noch was im Kopf. Du hast auch noch was. Ich habe das nächste Thema. Warte mal, Mail hatte ich gerade gesagt. Wahrscheinlich war es auch irgendwas mit Symbolverwechslung, wo ich immer wieder... Ach ja, genau, iPhone. Das finde ich ja so lustig, weil alle, unter anderem wir, ja über den Shift-Button gesprochen hatten. Ja. Und das ja bei der schwarzen Tastatur funktioniert er ja wenigstens noch. Weil da hat man noch einen Hinweis. Und ich muss sagen, sobald die schwarze Tastatur kommt, ticke ich komplett aus, weil die so selten da ist, dass ich den Shift-Button nicht benutzen kann. Bei der weißen habe ich mich dran gewöhnt, aber bei der schwarzen geht der Shift-Button halt total ins Leere. Und die kommt halt immer, wenn ich meine Apple-ID eingeben muss, weswegen dann 3, 4... Die Passwort-Tastatur. Ja. Mich tiltet der Shift-Button immer noch. Ich kann da nichts dazu sagen. Das ist immer noch Katastrophe für mich. Schlimm. Furchtbar. Naja. Schlimm, furchtbar haben sich auch die Leute gedacht, die deren Install bei Yosemite ewig gedauert hat. Es scheint da so einen Bug zu geben. Also was heißt Bug? Es scheint da so einen Problem zu geben mit Yosemite Install, wenn man in /user sehr viel Zeug rumliegen hat und oder speziell in /user local sehr viel. Warum sollte man das haben? Wenn man was tut, hat man dafür rum. Genau, wie kommt Zeug da rein? Wenn man so von der Befehlszeile aus Paketmanager hernimmt, wie Brew, Easy Install, mir fallen jetzt gerade Fink und wie sie alle heißen. Also alle Dinge, wo du sagst, brauchst du Image Magic, dann tipp mal Brew Install Image Magic ein. Der Computer rödelt, lädt alle Dependencies, alle Pakete, von denen das abhängt, runter und kompiliert das. Leicht das alles in /user local ab. So kann es sein, dass man da Zeug drin hat. Die Problematik ist anscheinend, dass Yosemite User Local erstmal freiräumt, um sich zu installieren. Und dann die Files wieder zurückschaufelt, aber nicht alle auf einmal, sondern jedes einzeln. Und dabei unter Umständen noch irgendwelche Überprüfungen macht. Also was es da genau prüft, weiß ich nicht. Jedenfalls, es kann schon dauern. Was ich mal probiert habe daheim, also ich habe mal geguckt, was habe ich so in User Local. Da waren 5000 Dateien rumgelegen. In /user waren insgesamt 40.000. Und dann habe ich gesagt, gut, lass ich es mal über Nacht laufen und habe morgen was installiert, habe in die Logfiles geguckt und es waren so 3, 3,5 Stunden. Also deutlich länger als deine halbe Stunde Install. Ja, es war ein bisschen länger. Oder 3/4 Stunde. Aber das Installieren hat nicht lange gedauert, das Runterladen mit und so, glaube ich, war dann noch zum großen Teil. Ja. Ach so, das Runterladen ist damit drin in der 3/4 Stunde. Nein, das waren 1,5 Stunden insgesamt. Okay. 1,5 Stunden. Aber das Installieren selber ging relativ flott. Aha. Ja, also um dieses Problem zu beheben, gibt es 2 Wege oder mehrere Wege. Der eine Weg ist, das Ganze aus dem Weg zu bauen, also so das, was du in UserLocal liegen hast, aus dem Weg zu räumen von Hand selber, dann Yosemite installieren, das dann wieder hinmoven. Da gibt es Anleitungen im Internet. Wir haben da eine verlinkt in den Shownotes. Die andere Option ist halt einfach, das über Nacht laufen zu lassen. Mit drei Stunden. Einfach laufen zu lassen. Ja, mit 3 Stunden geht's. Ich habe bis jetzt oft gehört, dass es einfach geht. Und einmal habe ich gehört von einem, dem hat es den in der Kernel Panic gebracht und das hat nicht funktioniert. Ich denke aber, dass der ein Sonderfall ist. Also so, ich würde empfehlen, lasst Yosemite einfach lieber über Nacht installieren, für den Fall, dass ihr Zeug in /userlocal liegen habt. Jo. Das ist die sicherste. Seid ihr auf der sicheren Seite? Ja, und früher haben Installationen ja noch viel länger gedauert. Ja. Früher hat noch was immer viel länger gedauert. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Genau, unser Netzpolitik-Part hat früher immer länger gedauert in der Sendung. ja, wir haben schon lange nicht mehr drüber geredet. Aber da jetzt bei diese Woche wieder mein Lieblingsthema von damals aufgekocht ist, wollte ich es auch auf die Agenda nehmen. Das Leistungsschutzrecht ist wieder da. Cassandra, ich höre dir trapsen. Es ist jetzt genau das passiert, wovor alle gewarnt haben. Mhm. Nämlich, Google hat gesagt, wir nehmen eure Inhalte aus dem Index oder nehmen sie nur noch verkürzt in den Index, damit wir nicht mehr bezahlen müssen. Also Leistungsschutzrecht war, die Verlage haben gesagt, wir wollen Geld dafür, dass jemand unsere Headline benutzt. Mhm. Sonst dürft ihr nur Und um einen Artikel zu verlinken. Genau, sonst Beispiel. Dürft ihr nur verkürzt. Und einen Teasertext, glaube ich. Ich glaube, Teasertext gehörte dazu. Ich glaube, es ging so, die Menge an Text, die dann in den Suchergebnissen schon sichtbar war. Ja, also das sollte schon kostenpflichtig sein. Mhm. Notiz am Rande, die Verlage haben damals argumentiert, dass sie das machen, damit sie den Autoren Geld geben können dafür. Ne? Oder zumindest haben sie gesagt, ja, die Autoren werden dafür beteiligt. Naja, egal. Dieses absurde Gesetz, dass man dafür bezahlt wird, dass man gefunden wird, ist damals verabschiedet worden, ohne Probleme. Naja, ein paar Probleme gab es, glaube ich, im Vorfeld. Aber es ist tatsächlich verabschiedet worden. Und was wird passieren? Es gab den Präzedenzfall schon. Ich weiß nicht mehr, ob es Holland oder Belgien oder so war, wo Google gesagt hatte, da gab es ein ähnliches Gesetz und Google hat gesagt, okay, wir nehmen die Sachen aus dem Index. Mhm. Genau das ist jetzt passiert. Google sagt, ab blabliblub Oktober nehmen wir die Sachen aus dem Index. Was machen die Verlage? Aha, alles nicht so gedacht, ihr dürft das jetzt kostenfrei nutzen. Ah, nice. Not nice. Not nice. Die Bild-Zeitung hat Springer hat Einschränkungen gemacht, die Computerwelt darf immer noch nicht verlinkt werden. Die Bild-Zeitung selber schon, wobei da ja ein Satz selten über die Schnitzellänge von Google rauskommt. Aber okay, das ist überhaupt nicht nice, weil was haben wir jetzt für ein Gesetz? Wir haben ein Gesetz, was kleine Suchmaschinen immer noch einschränkt und den Monopolisten Google, der böse Google, dem jetzt noch einen Geschäftsvorteil gibt. Oh nein. Die Verlage haben gar nichts davon. What the fuck? Außer vielleicht eine Ausrede, ihren Autoren jetzt nicht mehr zu zahlen? Ja, oder das vielleicht. Also, und das sind alles Konsequenzen, über die wir vor 2 Jahren, war das glaube ich, schon geredet hatten. Und ich muss sagen, ich kann immer noch niemanden ernst nehmen, der diesem Gesetz zugestimmt hat. Leider kenne ich Leute, die das gemacht haben. Oh. Also mit sehenden Auges in da reinzurennen, ich finde es wirklich schwierig. Und am Ende hast du tatsächlich ein Gesetz, was nicht nur nicht das macht, was du willst, sondern auch noch Schaden anrichtet. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass es dann andere Suchmaschinen so trifft. Aber klar, warum sollten die das jetzt allen die Tür öffnen. Ja, und warum sollte ich jetzt zu, was weiß ich, warum sollte ich denn, ich weiß nicht, ob's River jetzt, wie das da zum Beispiel war. Also River war so ein Blog-Dienst, der Blogposts verkürzt dargestellt hat. Oder wenn ich eine kleine Suchmaschine bin, warum sollte ich jetzt zu der gehen, wenn ich dann nicht mal die Schnipsel noch finden kann? Und die kann sich das auch gar nicht leisten, das zu bezahlen. Mhm. Also, ja, wir machen ein Antimonopolgesetz, um ein Monopol zu stützen. Ein Monopol. Cool. Ja. Also sehr, sehr trauriges Ende vom Leistungsschutzrecht. So viel Häme, wie da bei mir jetzt auch gerne mitschwingt, es ist leider kein guter Ausgang, sondern es ist höchste Zeit, das zurückzunehmen. Hm. Und mal ein bisschen weniger. Ich mache das halt, damit dann bei meiner nächsten politischen Kampagne nicht schlecht in der Bild-Zeitung über mich gesprochen wird, Politik zu machen. Das wäre auch Zeit. Amen. Ja. Ja, deswegen gehen wir doch weg von der Bild-Zeitung und landen wir beim Konsum. Sowas kommt von sowas. Denn das ist ja immer ein schönes, Weihnachten steht vor der Tür. Stimmt, genau. Was können wir unseren Lieben zu Weihnachten schenken? Wir können ihnen zum Beispiel einen Link auf cursors.io cursors.io so wie Mauszeiger. Ja, bist du nochmal drüber gefallen? Hast du es dir angeguckt? Nein, ich hab's noch gar nicht, ich hatte noch gar keine Zeit. Ich habe, glaube ich, auf dem iPhone, ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone geht. Ja, wahrscheinlich geht es nicht. Wahrscheinlich geht es nicht. Man braucht nämlich einen Mauscursor dazu. Ich sehe einen Mauscursor. Click to begin. Welcome. Wie beschreibt man das am gescheitsten? Oh. Das großartig. Sind das andere Spieler? Ja, das sind andere Spieler. Okay, ich bin in einem Labyrinth voller Mauszeiger und sehe andere Mauszeiger und wahrscheinlich muss ich auf den roten, weil ich bin gerade rot. Rot bist du, wenn du gerade irgendwo blockiert bist. Oh, warum bin ich blockiert? Weil dein Mauscursor. Wer bin ich denn? Du bist. Ah, ich muss. Du musst fahren, genau, du musst da entlang fahren. Das geht natürlich nicht. Geht mit dem. Anyway, also Cursors.io ist so ein MMO für Mauszeiger. Du spielst quasi deinen Mauszeiger, der durch verschiedene Labyrinthe fahren muss und unter Umständen Rätsel löst. Es gibt ganz wenige Interaktionsmöglichkeiten. Es gibt das Plöpp von Journey, das man machen kann. Dann gehen von dem Mauszeiger so konzentrische Kreise, wellenförmig. Das ist, wenn ich tippe. Genau, wenn du tippst. Also, wenn ich klicke, weil auf dem iPhone geht's ja nicht. Ja. Und du kannst malen mit dem iPhone, also sowas wie Pfeile oder Striche. Nicht mit dem iPhone. Wenn du dein iPhone bewegst. Oh je. Ja, genau, wenn du den Cursor bewegst, du kannst auch mit dem Cursor malen. Du kannst mit dem Cursor nur das Labyrinth entlang, also wenn sich dein Mauszeiger dann durch eine Wand durch von dem Cursor im Spiel trennt, dann hängt der Cursor halt fest. Dann musst du wieder zurückfahren, den einsammeln und wieder den Weg nachfahren, den du fährst. Und dann gibt es die lustige soziale Komponente. Das fängt an damit, dass man sich auch hinstellen kann und Leute durchs Labyrinth lotsen. Sich an die richtige Abzweigung stellen und da immer pulsieren, damit die Leute da alle lang flitzen, die Zeiger. Und später gibt es dann Rätsel, die man nicht mehr alleine lösen kann. Die sind sehr nett gemacht. Also zum Beispiel gibt es ein Labyrinth, das ist eine riesige Schnecke, die nach außen geht und dahinter ist eine blaue Barriere. Und diese blaue Barriere geht nur dann auf, wenn du einen blauen Knopf drückst. Ah, das kann aber nur ein anderer machen. Kann nur einer am Anfang vom Level machen. Ah ja, schön. Das heißt, einer bleibt zurück und lässt alle anderen weiterrennen. Toll, toll. Und die Dynamik, die sich da entwickelt, fand ich sehr, sehr lustig. Weil ich habe durch meine große soziale Ader, habe ich mich erstmal immer hingestellt und alle Leute vorwärts geklickt und so weiter und durchgelassen. Die sind ja dann weg. Ja, die hauen dann ab. Die können dir ja nichts Gutes tun. Ja, ja, das ist ja das Witzige. Also es ist irgendwie so Prisoner's Dilemma, das Online-Spiel. Und dann bin ich irgendwann ins nächste Level und da gab es halt eine grüne Tür am Anfang und eine rote Tür am Ende und da konntest du halt auch Leute einsperren. Dann habe ich die Leute eingesperrt und immer gewartet, bis sie mit ihren Mauszeigern klicken und flehend ihre Quellenkreise mir entgegengesandt haben, bis ich sie dann durchgelassen habe, indem ich sie halt ein bisschen schmoren ließ. Es ist lustig, wie viel, was wir für soziale Creatures sind, wie sozial wir sind, wie viel man an Interaktion da so rein empfinden kann. Ja, in so ein so total simples Game. Also es ist, ich finde es super lustig. Es ist, ich meine, in diesem Zusammenhang muss ich ja fast auch nochmal Journey erwähnen, wo diese soziale Komponente nicht dazu genutzt werden kann, die anderen einzusperren oder so, aber doch sehr stark funktioniert hat. Und was etwas untergegangen ist fürs iPad, Etter 3 heißt es. ETTER 3. Da musst du so gemeinsam Aufgaben lösen. Oh. Klötze an eine bestimmte Stelle bringen und so. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob da noch genug Leute rumhängen mittlerweile. Aber damals, ich habe das dann mit Aga zusammen gespielt, weil du immer zu dritt bist. Ah, nice. Und das war halt toll, weil wir zu zweit waren schon eingespielt in dem Level und haben dann versucht, dem Dritten zu helfen, das umzusetzen. Cool. Das war sehr, sehr witzig. Lustig. Aber klingt gut. Ja, und ja, das ist ja nur noch ein kleiner Schritt. Gut klingt auch. Ist ja nur noch ein kleiner Schritt von Journey zu Monument Valley, wo ich immer wieder lustig finde, dass sie Journey gar nicht erwähnen in der Inspiration. Okay. Weil ich allein so von der Form der Hauptfigur immer das Gefühl habe, ist vielleicht doch gar nicht so weit weg. Vielleicht ist es aber auch weit weg, keine Ahnung. Genau, Monument Valley, irgendwann demnächst soll es mal neue Levels geben, ist aber noch nicht so weit. Okay. Was es allerdings en masse gibt, ist irgendwelche Talks und so. Und Blogbeiträge. Und diesmal habe ich einen Talk über die Unity-Seite, das ist ja mit Unity gemacht, der Game Engine. Unity-Seite gesehen, der in der Form sehr spannend ist, weil da mal so gezeigt wird, wie ist die Geometrie aufgebaut, wie schaffen die überhaupt diese, zu wissen, wo Ada hinlaufen kann, also die Hauptfigur hinlaufen kann, wie wird es gedreht, wie werden die Levels gemappt und wie entstehen die überhaupt und so weiter. Das ist ein interessanter Talk, wenn man sich für die technische Seite da interessiert, und das hat mich schon immer interessiert, auch wenn ich selber nicht was machen wollte, so behind the scenes in Filmen und so, fand ich immer schon spannend, und das kann man sich also auch angucken, wenn man jetzt nicht darin interessiert, das ist nachzumachen oder so. Wie technisch ist der Talk? Relativ high level. Also es ist nicht, du musst auch Unity gar nicht wirklich kennen. Es wird einfach so beschrieben, wie sie Dinge gelöst haben. Cool. Und welche Herausforderungen sich da gestellt haben. Vielleicht da noch als Seitennotiz, der CEO von Unity hat gerade gewechselt. Ich habe noch nicht näher reingeguckt, was das heißen wird und wer es jetzt ist. Aber da kann sich auch was tun. Es gab ja auch so Gerüchte, Unity wird gekauft. Sie sagen aber, das stimmt nicht. Und Unity ist tatsächlich auch mittlerweile so ein neuralgischer Punkt. Wenn Unity das gleiche Schicksal erfährt wie Twitch und YouTube. Langes her. Und eben diese ganzen Plattformen, oder Oculus Rift und so weiter, das könnte fatal sein. Minecraft. Das könnte fatal sein, weil je nachdem, wer es kauft. Weil es ja doch sozusagen so eine Schnittstelle mittlerweile ist von allen möglichen Spieleentwicklern in alle Richtungen. Weil Unity kann ja fast alle Plattformen bedienen. Hast du mal mit der Unreal Engine Erfahrungen gemacht? Oder kennst du Leute, die damit Erfahrungen machen? Nein. Ja, das ist so die Alternative. Ist, glaube ich, teurer. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Unreal Engine mehr so die Hardcore-Spieler und die Spiele, die wirklich stark 3D-lastig sind, anspricht, und Unity schon mehr so in die Indie-Richtung geht. Habe aber jetzt keine akuten Erfahrungen mit der Unreal Engine, deswegen kann ich das nicht sagen. Na, ich hatte mir gedacht, dass du da vielleicht das Rätsel aufklären kannst. Aber so wie unsere Marktwirtschaft momentan ausgerichtet ist, führt es ja zwangsläufig dazu, dass diese ganzen Technologien dann irgendwie bei ein paar großen Unternehmen verklumpen. Und da ist halt jetzt, bei einer Sache wie Unity ist halt das Problem, dass es irgendwie niemanden gibt, der groß Interesse hätte, dann auch noch alle Plattformen zu unterstützen. Ich weiß es nicht. Ja, das... Also es ist gut, sagen wir so, es ist gut, dass es Unity neutral ist. Ja. Ja, ja, und dass es halt Cross-Plattform ist. So schlimm das auch, so schlimm die Ergebnisse dann sind, die Performance fressen und Non-Standard UI und diesen ganzen Krampf, den man sich damit einkauft, aber es ist halt... There's no such thing as Non-Standard UI except in the Apple realm. Naja, das ist aber nur, weil Android... Das bei Android kann man nicht wirklich UI nennen und Windows-User sind sowieso Kummer gewöhnt. Also ich maße mir nicht an, heutzutage noch über Windows zu sprechen, weil das Letzte, was ich irgendwie live mitgekriegt habe, war XP. Ich habe keine Ahnung, wie der Stand in Windows momentan ist und wie toll oder blöd das momentan ist. Sich anfühlt, User Experience. Ja, ja, ich krieg's so ein bisschen im Familien-Tech-Support hin mit. Hast du diese Uhr gesehen? Diese Windows-Uhr? Nee. Ja, ja, ja. Die war großartig. Windows 3. Zifferblatt 1, 2, 3, 95, 98, 2000. ME, so XP, aha. Vista? Weiß nicht, es hat vielleicht bei 10 Uhr dann aufgehört. Nein, Vista 7, 8, 10. Also großartig. Ich weiß ja nicht, ob wir das mit dem Begins With mal besprochen haben, warum Windows 10 jetzt 10 heißt und nicht 9. Ach, weißt du das? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, bestätigt ist es nicht, aber es gibt dieses Gerücht, das relativ glaubhaft klingt, dass schlicht und einfach ganz, ganz viele Software die Windows-Version abfragt, indem sie sich den Versionsstring holt und dann fragt, fängt der mit einer 9 an? Warum? Ach, 95, 98. Und dass Windows, also Microsoft deswegen so viele Probleme vorausgesehen haben, dass sie gesagt haben, ja, dann springen wir mal eins weiter. Aber Respekt, sind denn diese Programme noch kompatibel? Ja, die Windows zieht Programme, also Microsoft ziehen Programme entlang mit. Also da ist altes Zeug lange kompatibel. Das klingt plausibel, gerade wenn man so zwei Versionen zusammenfassen will. Ich habe jetzt auch über Twitter einen Screenshot gesehen von einer macOS-App. Ich weiß nicht mehr, welche das war, die sagt so, du brauchst mindestens Version 10.8, hast aber Version 10.10. Also wir checken mal die erste Stelle von einem String-Krankheit. Scheint nicht exklusiv zu sein. Aber hey, ist selber schuld. Naja, ansonsten im iOS-Bereich ist es sehr, sehr kompliziert geworden. Sogar noch komplizierter, als ich zuerst dachte, denn vielleicht das noch so als User-Tipp von 8.1 oder 8 überhaupt. Man muss nämlich nicht bloß jetzt das kurze Telefon, das lange Telefon, iPhone 6, iPhone 6 Plus unterstützen, sondern es gibt noch Zoom-Modi. Und zwar auf dem 6 Plus kannst du in den Zoom-Modus versetzen und dann funktioniert es fast, als wäre es ein 6er Bildschirm aufgeblasen. Aber nur fast. Weil intern werden dann andere Grafiken benutzt, nämlich die schärferen Grafiken. Wenn die aber nicht übereinstimmen, dann fliegt das gesamte Layout auseinander. Mhm. Ich glaube, man wird aber beim Updaten auf 8 sowieso gefragt, ob man den Zoom-Modus einschalten will. Ich habe bis jetzt nur neue Geräte auf 8 aufgesetzt und da wird man gefragt. Ja, genau. Also der Zoom-Modus sehr gut, wenn ihr einfach ein bisschen größer alles haben wollt. Ja, wenn euch die Icons zu fummelig und klein sind, dann kann man das größer machen und dann ist es wie ein 5er iPhone aufgeblasen. Und noch eine andere Anekdote, die Sprachreihenfolge auf dem iPhone. Man kann ja die Sprache umstellen und dann fügt er die neue Sprache zu dieser Liste der Sprachreihenfolge automatisch hinzu. Und dann dachte ich mir, Okay, gut, ich habe hier jetzt eine Sprachreihenfolge. Deutsch, Englisch, Spanisch. Mhm. Und dann wollte ich die ändern und ich habe rumgedrückt, aber es ging nicht, die zu ändern. Mhm. Ich war wirklich zu blöd, oben den Bearbeiten-Button zu finden, weil der so weit weg ist. Und ja, der ist ja warum auch irgendwie bezieht sich der da drauf? Habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Und warum kann ich nicht diese Liste einfach verschieben? Ja, das die UI ist schon immer so, dass du oben einen Bearbeiten-Knopf hast, der den Bildschirminhalt bearbeiten lässt. Und ich finde sie schon immer Mist. Ich finde sie schon immer schlecht, weil es einfach du hast da keinen ordentlichen Bezug zu. Und durch das seitlich Swipen, dass du Tabellenzeilen einfach seitlich nach links ziehen kannst, um den Löschen-Knopf zu kriegen, oder weit nach links ziehen, um mehr Optionen zu bekommen. Das hat halt auch die Folge, dass du das Ding oben eigentlich nie tippst. Ja. Also wenn du E-Mails löscht, dann swipest du die nach links und drückst auf das rote Löschen und drückst nicht oben auf Bearbeiten. Ja. Naja, jedenfalls ist es notwendig geworden, dass ich mich damit beschäftigt habe, weil wir haben ja Rules jetzt auch in Französisch und Spanisch und da hat uns jemand geschrieben, der sein Handy auf Katalan hat, also Katalanisch. Und dann hat er Rules aber auf Englisch gehabt, weil er anscheinend Spanisch nicht so als Fallback-Sprache mit eingebaut hatte in seine Liste. Mhm. Oder zwischendurch mal auf Englisch war und dann wieder auf Katalan. Also das ist vielleicht insgesamt auch ein Tipp, dass ihr mal guckt, welche Sprachen ihr da aktiviert. Mhm. Denn es kann gut sein, dass ihr lieber eine Sprache auf Spanisch haben wollt als auf Englisch, wenn sie nicht in Deutsch verfügbar ist. Und das kann man da ziemlich fein granular einstellen. Mhm. Jo. Cool. So viel zu den reingemixten Tipps und Tricks. Und ja, du hast noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp, ja. Und zwar der Herr der Ringe. Entschuldige. Meine Überleitung. Ich wollte jetzt so eine ganz konfuse Überleitung machen mit feingranulare Grafik. Bröselig ist in Papers, Please drin. Und was macht der Herr von Papers, Please jetzt? Lucas Pope schreibt an einem neuen Spiel und hat eine erste Beta rausgehauen davon. Und da sind ein paar Sachen bemerkenswert. Das eine ist, sie ist in 1-Bit-Grafik. Das heißt, jeder Pixel am Schirm ist entweder schwarz oder weiß. Was mir ein totales Flashback zu meinen Atari ST-Zeiten bereitet hat. Weil da gab es diesen Schwarz-Weiß-Bildschirm, der wirklich nur weiße, schwarze Pixel haben konnte. Aber viel mehr Auflösung als der Farbbildschirm hatte. Dann ist es so ein FPS Rätselspiel. Also ein Puzzler auch, oder? Schon ein Shooter? Kein Shooter, aber kein Puzzler in dem Sinne, dass du Puzzle lösen musst, um vorwärts zu kommen, sondern die Story von... So myst-mäßig. Nee, eben nicht myst-mäßig. Nicht myst oder Journey, nicht myst oder Portal-mäßig, sondern es sieht mehr wie so eine Gun Home. Interaktive Story aus. Gun Home kann gut sein, weiß ich aber nicht, habe ich nicht gespielt. Muss ich noch spielen. Du bist an Bord von einem verlassenen Schiff, das nur noch Leichen und Skelette beherbergt und du hast einen speziellen Kompass-Taschenuhr dabei, mit dem du die letzten Momente von jeder Leiche, die du findest, nachverfolgen kannst. Mhm. Du hast dann so eine gewisse kurze Zeit, dich in diesem Vergangenheit umzusehen, die so in der Zeit eingefroren ist. Da siehst du dann wieder, wie der Captain gerade in der aufgerissenen Tür steht und seine Waffe abfeuert und die Kugel trifft gerade den ersten Mat, der mit der Axt auf die Kapitänskajüte zustürmt. Mhm. Und du findest dann ein Buch, so das Mannschaftsbuch, in dem, oder Besatzungsbuch, oder wie das heißt, in dem du eintragen musst, was mit jedem passiert ist. Logbuch. Nein? Nicht wirklich. Okay. Also die gesamte Besatzung von dem Schiff ist da drin. Das sind irgendwie 4 Seiten voller Leute. Und du kannst dann anklicken, jeden Namen anklicken und hast dann Multiple Choice, so verschollen, vermisst, selbst getötet, von wem, womit, Selbstmord, von wem, womit. Und musst dann quasi durch diese Rückblenden, die du aktivieren kannst, rausrätseln, wer wen, womit und wann und warum umgemeuchelt hat. Ah, ja. Und irgendwie, ich find's eine nette Idee. Ich weiß nicht, ob es genug hergibt für ein ganzes Spiel, aber so diese Rätselei mit, du kriegst kleine Hinweise und musst sie zusammenfügen zu einem großen Puzzle, fand ich jetzt nett, sieht charmant aus. Also, erster Eindruck klingt auf jeden Fall spannend, möchte ich mir angucken. Kann man, ist das, man kann es schon runterladen? Ja, man kann es runterladen und was für ist das, Mac eine und Demo, PC spielen. Eine Alpha oder? Ja, eine Demo. Also so, das ist wirklich, du hast, ich glaube, 3 oder 4 Leichen zu inspizieren. Du kannst insgesamt 4 Türen aufmachen und in den Räumen dann nichts machen. Und das war's. Also okay. Das ist wirklich nur so ganz, ganz grober Pre-Build. Also eher Demo. Ja. Lustig, weil ich habe die Screenshots schon gesehen gehabt und dachte, haben die jetzt ein altes Mac-Spiel rausgegraben oder? Ja, es ist schon nett. Also fand ich aber faszinierend, irgendwie diese gerendert Art der Grafik. Ist. Ja, also es ist noch viel Arbeit zu tun. Die Interaktion ist clunky, die Story ist clunky, wie sie präsentiert wird, ist clunky. Aber ja, das ist halt so ein Blick in, was macht Lucas Pope gerade? Und ich finde es cool, dass der so verrückte Ideen weiterspinnt. Ja, das ist schön. Ja, und dann kommen wir sozusagen schon zum Ende. Diesmal ist der Rauschmeißer ein bisschen anders, denn ihr müsst den auf YouTube anklicken. The Centrifuge Brain Project. da bin ich gestern mit Aga drauf gestoßen, denn die hat eine sehr komplizierte Geschichte, warum Aga ist schuld auf jeden Fall, dass ich dieses Video gesehen habe. Ich habe mich weggeschmissen, ich fand es sehr lustig. Es geht darum, dass jemand Jahrmarktattraktionen aus so wissenschaftlichem Ehrgeiz heraus entwirft und dabei bis an die Grenzen geht. Es lohnt sich einfach, allein diese Jahrmarktattraktionen zu sehen. Es wäre sehr lustig, wenn es die wirklich gäbe. Könnt ihr entweder in YouTube eingeben oder folgt dem Link in den Shownotes. Und ich verabschiede mich schon mal. Und Tobi, du kannst jetzt noch alles sagen, was du noch alles sagen wolltest. Nee, das ist okay. Also ich sage jetzt auch nichts mehr. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache noch eine Überleitung ins Nichts. Aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich auch bedient. Ich sage schon mal Servus und gebe noch ab an Marcel. Servus.